Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute zuspitzen und vereinfachen, wie Wahlkämpfe geplant und gesteuert werden. Eine Sendung von Rainer Link. Das Entscheidende aber ist, nur mit uns, mit der SPD, wird es bei diesen Herausforderungen menschlich und sozial zugehen. Wir schaffen das. Wenn Sie mich als Außenminister wollen, dann müssen Sie den Grünen wählen. Die Grünen wählen. Ich rechne mit Ihnen. Was würde aus Deutschland ohne die Liberalen? Diesmal geht's um alles. Denn nur mit einer starken FDP im Bundestag können Sie ganz sicher sein. Der Aufschwung ist da. Dafür steht Helmut Kohl. Aufschwung für alle Menschen. Zu Wahlen gehört untrennbar der Wahlkampf der Parteien und Kandidaten. Während anderswo Wahlkämpfe noch mit Fäusten und Gewehren ausgetragen werden, hat sich im Nachkriegsdeutschland ein gewaltfreier, wenn auch nicht immer freundlicher Wahlkampfstil durchgesetzt. Plakate, Kundgebungen, Anzeigen, TV- und Hörfunkspots gehören zum Handwerkszeug der Parteien. Denn es geht um Werbung oder, in den Worten der Philosophin Hannah Arendt, Politik besteht darin, Bilder zu erzeugen und andere daran glauben zu machen. Am 27. September blühende Landschaften wählen. CDU. Reichstag Berlin. Vor dem Parlamentsgebäude stehen viele hundert Menschen in einer Schlange. Sie wollen in die Glaskuppel hinaufsteigen, die einen herrlichen Rundblick über die Hauptstadt bietet. Was halten die Besucher von der aktuellen Politik? Für wie glaubwürdig halten sie ihre Politiker und Parteien? Sehen ihr Geld richtig verteilen, dann ist für alle genug da. Ich denke mir, die wollen das nur selber irgendwie in die Tasche reinwirtschaften alles. Also nicht, dass die jetzt irgendwie für das Volk da sind, sie sind für sich selber da. Und es sind nicht alle gleich schlecht, aber ich würde sagen, so zu 60% kann man vergessen. Vertrauen zur Politik habe ich auf jeden Fall. Warum sollte man es nicht haben? Weil man kann ja immer noch wählen. Ich halte sie schon für misstrauenswürdig, ja. Weil die meisten Versprechen, die gemacht werden, nach der Wahl nicht eingehalten werden. Eine nicht repräsentative Amateurumfrage. Richard Hilmer, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes InfasDiMAP hingegen, sammelt professionell Daten über die Zufriedenheit der Bürger mit der politischen Klasse. Seine Erkenntnis: Was Vertrauen in die verschiedenen Institutionen anbetrifft, rangieren die Parteien derzeit nun wirklich ganz weit unten. Die Parteien haben natürlich auch sich selbst einen Gutteil zuzuschreiben, dieses Images, dass sie sich über die Jahre erworben haben, ob das eben die einzelnen Skandale sind, in die einzelne Politiker involviert waren oder ob es eben auch Affären der Parteien selbst waren. Die Spendenaffäre ist sicherlich noch allen gut in Erinnerung. Das hat natürlich Glaubwürdigkeit auch gekostet und natürlich verbunden mit einem sehr großen Vertrauensverlust. Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Dieses Bonmot stammt schon aus dem 19. Jahrhundert von Reichskanzler Otto von Bismarck. Und, wie es scheint, haben die Wahlbürger auch heute einen ähnlich nachhaltigen Eindruck. Wahlkämpfe dienen deshalb auch dazu, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und Sympathie zu erzeugen. Die Schaffung von Glaubwürdigkeit. Ein schwieriges Geschäft, wie Felix Dorn, Medienberater der Hamburger FDP, einräumt. Wie zum Beispiel zur Bundestagswahl 2005, wir klar festgestellt haben, dass das größte Bedürfnis des Bürgers nicht in erster Linie in die Richtung der Programmatik zielt, sondern in Richtung der Glaubwürdigkeit. Berlin-Kreuzberg, ein altes Fabrikgebäude direkt am Spreeufer. Hier residiert die Werbeagentur zum Goldenen Hirschen. Sie arbeitete bereits für einige SPD-geführte Bundesministerien. Diesmal plant sie die Wahlkampagne der Grünen. Mein Name ist Bernd Heusinger. Ich bin Kreativchef der Agentur zum Goldenen Hirschen in Berlin. Der Werbeprofi hat alle zurückliegenden Wahlkämpfe in Deutschland gründlich analysiert und dabei auch amerikanische und britische Kampagnen studiert. Fulminante Wahlkämpfe, wie etwa hier von Bill Clinton, aber auch von Tony Blair, gelten allgemein zwar als wegweisend, aber eben nicht auf deutsche Verhältnisse übertragbar. Eines ist definitiv nicht der Unterschied. Die Personalisierung ist nicht stärker. Das kommt immer als klassischer Vorwurf oder als klassische Analyse. Ja, ja, die Personalisierung wird ja immer stärker und das wird alles immer amerikanisierter. Willy Brandt hat in den 70er Jahren extrem starke Willi-Wahlkämpfe geführt. Die Wahlkämpfe von Helmut Kohl in den späten 80ern und frühen 90ern waren voll auf die Person Helmut Kohl zugeschnitten. Als sicher gilt, es kommt bei Wahlkämpfen aller großen Parteien entscheidend auf das Spitzenpersonal an, sowie dessen Fähigkeit, sich der Öffentlichkeit als kompetent, aufrichtig und sympathisch zu präsentieren. Ein Axiom, das durch demoskopische Untersuchungen gestützt wird. Die mediale Präsenz ist sicherlich eine ganz andere als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Wir haben ja alle gesehen, welche doch eminente Bedeutung die beiden TV-Duelle bei der letzten Bundestagswahl hatten. Die klassischen Instrumente, der berühmte Stand auf der Straße der Parteien, ist sicherlich im Vergleich dazu in den Hintergrund getreten. Im Wesentlichen kommt es sicherlich darauf an, der Bundeskanzler hat es ja 98 sozusagen in die Worte gekleidet. Es kommt vor allen Dingen auf die Glotze und die Bild an. Zuletzt 2002 waren allerdings die elektronischen Medien eben nicht zuletzt wegen der beiden TV-Duelle ein Stückchen bedeutsamer. Medienwahlkämpfe, die überragend durch das politische Spitzenpersonal geprägt werden. Was nützt da noch die Kernerarbeit von einfachen Parteimitgliedern, die auf dem Wochenmarkt Flugblätter und Werbegeschenke verteilen? Unverzichtbar, urteilt dennoch Burkhard Müller-Sönksen, Spitzenkandidat der Hamburger FDP. Vielleicht, sagt er, ist der Infostand mit den Kugelschreibern noch ein bisschen das Anführungszeichen altmodische, aber ein absolut notwendige, denn die Bürger wollen später die FDP, die sie in den Fernsehmeldungen bekommen haben, die sie im Internet besuchen kann, auch noch mal real anfassen. Den anfassbaren Wert der Glaubwürdigkeit. Jede Partei beschäftigt heute Werbeagenturen und auch die Spitzenkandidaten lassen sich im Hintergrund von professionellen Medienberatern begleiten. Eine lohnende Dienstleistung, findet der Berliner Medienberater Andreas Heusinger. Aber nur, wenn er und seine Fachkollegen wirklich im Hintergrund bleiben. Schlecht war beim letzten Bundestagswahlkampf, wie hinter Stoiber immer wie ein Dackel sein Berater Spreng hinterherlief und für alle sichtbar Stoiber plötzlich zur Marionette eines Medienberaters wurde. Und wenn die Medien- oder Werbeberater eine wichtigere Rolle zu spielen scheinen als die Politiker, ist es ein schlechter Wahlkampf. Wie er das Duell überhaupt gemacht hat, ohne es gar nicht dem Klischee entsprechen, das bei ihm verbreitet wird. Und da muss ich sagen, hat er mich selbst überrascht. Ich wusste gar nicht, dass er jetzt schon beginnt, dem Gerhard Schröder die TV-Kompetenz streitig zu machen. Spreng als öffentlicher Zensurenverteiler an seinen Kandidaten nach dessen Fernsehauftritt. Gelungene Wahlkämpfe, misslungene Wahlkampagnen. Wichtigstes Kriterium ist letztlich nur das Ergebnis, das sich in Stimmenzahl und in Prozenten nachmessen lässt. Wahlforscher Richard Hilmer. Misslungen war sicherlich der SPD-Wahlkampf 1990. Dort hat die SPD schlicht und einfach das Thema völlig falsch besetzt, die Vereinigung. Das wurde völlig unterschätzt, wurde dann auch nicht sehr konkurrent gefahren. Einmal war man eher für eine Verlangsamung, dann konnte es dem damaligen Kandidaten Oskar Lafontaine nicht schnell genug gehen. Das war sicherlich unglücklich. Und Medienberater Heusinger setzt hinzu. Genauso war es falsch von den Grünen im Wahlkampf 1990 auf Klimaschutz zu setzen und das Thema deutsche Einheit auszublenden. Da gab es einfach ein Thema, das den Wahlkampf dominiert hat und da kann man sich nicht einfach herausstellen. Weitgehende Einigkeit besteht sowohl bei den Demoskopen als auch bei politischen Beobachtern, wenn es um die Analyse des FDP-Bundestagswahlkampfes vor 3 Jahren geht. Projekt 18+, lautete sein Arbeitstitel, auch bekannt als Guido Westerwelles Spaßwahlkampf. Er endete bekanntlich desaströs für die Liberalen. Wenn eine Partei, die bei 7% liegt, ein Wahlziel von 10 ausruft, kann man sagen, okay, das kann erreicht werden. Aber dass sie keine 18 erreichen, war völlig klar. Außerdem ist in den Leuten dieses rein oberflächliche Spiel mit der 18, nachdem sie es die ersten 2 Wochen noch ganz interessant fanden, dann aber zunehmend einfach auf die Nerven gegangen. Zum Beispiel, als Westerwelle die vermeintliche junge Zielgruppe besucht, im sogenannten Big Brother Container des privaten Fernsehsenders RTL. Für die einen ein Prollfestival des schlechten Geschmacks, für die anderen nur noch die mediale Variante des Untergangs des Abendlandes schlechthin. Aber eben mit jungem Personal. Was machen die 5%? Alles klar? 18 werden es jetzt. 18 werden es. Zigaretten! Stopp. Das Projekt 18+ mit seinem Guido-Mobil landete bei nicht einmal der Hälfte der angepeilten Prozentpunkte. Aus Sicht vieler FDP-Funktionäre auch nachträglich kein Grund für Selbstzweifel. Burkhard Müller-Sönksen und Felix Dorn, FDP. Also das Projekt 18 ist vom Grundsatz her ein Projekt gewesen, was der FDP sehr gut getan hat. Nur Guido Westerwelle hat einen kleineren, bescheidenen Wahlkampfbus gehabt, nämlich dass er damals Guido Mobil genannt hat. Also ich denke, dass die Medien genau dieses Erscheinungsbild des Guido Mobils gerne verurteilt haben, da man ein bestimmtes Bild der Zielgruppe der FDP im Kopf hatte, das man auch jetzt immer noch im Kopf hat bei den Wählern, nämlich der Besserverdiener. Wahlkampfzeiten sind Materialschlachten, Themenplakate, Politiker-Konterfeis, Imagebroschüren, Funk- und Fernsehspots, Zeitungsannoncen. Insgesamt wohl mehr als einen dreistelligen Millionenbetrag werden die Parteien in ihre Kampagnen stecken. Anschließend allerdings erhalten sie die Ausgaben als Wahlkampfkostenerstattung wieder zurück. Aber längst nicht alles, was dem Bürger in die Hand gedrückt oder durch den Briefkastenschlitz geworfen wird, glänzt durch informativen Inhalt. Die Regierung hat sowieso kein Geld. So, und das sollen sie da mal anfangen mit sparen. Das geht ja an den Millionen, geht das ja, die ganze Werbung. Ja, also ein bisschen Wahlprogramme will ich schon lesen. Ja, ja. Nicht so viel Reklame dabei. Rausgeschmissenes Geld. Da es vom Prinzip her um die Politik oder Parteien geht, die sowieso schon existieren und ständig in der täglichen Presselandschaft sich befinden, denke ich, ist es eher rausgeschmissenes Geld. Also ich nehme das mit, was ich im Fernsehen so mitkriege. Aber so jetzt, was, wo Wahlplakate sind oder Veranstaltungen, gehe ich auch nicht hin. Da nehme ich nichts mit. Der Weg einer Partei zum Wahltriumph führt über Begriffe wie Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Das heißt in der Werbeterminologie aber auch, das Spitzenpersonal muss ganz einfach sympathische Eigenschaften besitzen oder behaupten. Werbeprofi Heusinger. Deshalb ist das Design, die Fotografie, die Auswahl der Personen, die man nach vorne stellt, ist da ein ganz wichtiger Faktor, um sympathisch zu machen. Und da kann eine gute Agentur schon was bewirken. Sozusagen der letzte Schrei in der politischen Markenkommunikation ist die Vorstellung des Kandidaten per Du, per Vorname. Also etwa Heide. 5 Buchstaben bei der jüngsten Landtagswahlkampagne von Heide Simonis in Schleswig-Holstein. Oder Elbe, Alster, Ole. Ein völlig politikfreier Wahlkampfslogan der Hamburger CDU für Bürgermeister Ole van Beust. Und bei den Grünen ist zu lesen, Joschka, der Außenminister zum Anfassen. Bei beliebten Politikern ist durchaus der Vorname etwas, mit dem man spielen kann und spielen sollte. Aber man kann das eben nicht mit allen Politikern machen. Also man konnte definitiv keine Edmund-Kampagne machen und man wird auch keine Angela-Kampagne machen, obwohl es teilweise versucht wird, hier so mit Angie und so. Aber ich glaube, das passt nicht ganz da zur Person. Erfolgreiche Kandidaten brauchen hohe Sympathiewerte und da müssen dann zuweilen auch die Mütter und Ehefrauen in den politischen Ring steigen. Wie 1994 im SPD-Wahlkampfspot bei Familie Scharping. Rudolf kam ein halbes Jahr vor der Währungsreform auf die Welt. Da waren die Zeiten noch recht schwierig. Ich habe 69 für Willy Brandt Wahlkampf gemacht. Es war eine Zeit, die mich unheimlich bewegt hat, sehr geprägt hat, wie ja viele andere auch. Und dann auf der Wahlparty, da habe ich halt den jungen Herrn Scharping kennengelernt. Ja, und dann haben wir nach und nach 3 Kinder gekriegt. Von einem Swing sprechen Wahlforscher, wenn es einer Partei gelingt, mitten in der Wahlkampagne deutliche Zustimmungsgewinne zu erzielen. Im zurückliegenden Wahlkampf 2002 sahen die meisten Beobachter die SPD zunächst auf dem absteigenden Ast. Unerwartet und ungeplant, so Richard Hilmer von Infratest DIMAP, kam dann aber der Umschwung. Das war die Flut und auch der Irak-Konflikt, aber das hatte natürlich auch mit den handelnden Personen, Schröder und mit Fischer zu tun. Bei der Flut war es eher so eine Solidarisierungswelle zwischen Ost und West, was den Osten vor allen Dingen noch mal kräftig mobilisiert hat zugunsten der SPD. Das zeigt, dass eben die Person allein sicherlich den Ausschlag nicht gegeben hätten. Das ist Hans. Heute 13 Jahre alt geworden. Als er geboren wurde, versprach die SPD, wir schaffen das moderne Deutschland. Bis heute hat die SPD von diesem Versprechen nichts gehalten. Stattdessen Massenarbeitslosigkeit, gigantische Staatsschulden, Wirtschaftskrise. Ein schlimmes Geschenk. Gerade bei knappen Wahlvoraussagen neigen Parteien dazu, durch Polarisierung am Ende doch noch um Nasenlänge vor dem Gegner im Ziel zu sein. Dann wird das Arsenal sogar um gehässige Attacken auf Mitbewerber erweitert oder es werden sogenannte Tabuthemen populistisch aufbereitet. Hier fällt mir insbesondere der Wahlkampf von Roland Koch 1999 in Hessen ein, wo eigentlich demoskopisch alles für die Wiederwahlen von Rot-Grün, damals geführt von Eichel, sprach. Was es allerdings gab, war ein bundespolitisch höchst umstrittenes Thema. Das war die doppelte Staatsbürgerschaft und die hat seinerzeit Roland Koch ganz geschickt in seinen Wahlkampf eingebaut. Der hatte sozusagen eine Art Straßenwahlkampf seinerzeit durchgeführt und hat tatsächlich eben es geschafft, eine Mobilisierung zugunsten seiner Partei herzustellen. Demagogische, chauvinistische und minderheitenfeindliche Diskurse sprechen vor allem Protest- und Wechselwähler sowie bisherige Nichtwähler an. Dies beweisen nicht zuletzt die Wahlerfolge rechtspopulistischer und extremer Parteien aus jüngerer Zeit. Wir erleben ja immer wieder, dass eben hochemotionalisierte Themen auch eine erhebliche Rolle spielen. Auch hier fällt mir als konkretes Beispiel ein Wahlkampf ein, 2001 in Hamburg, als eben das Thema Kriminalität und wovon dann eben ein Mann profitierte, der sich eben mit sehr populistischen Forderungen dann profilierte und der auch einen unglaublichen Zulauf bekam innerhalb kürzester Zeit, 20% eben der Wählerstimmen. Der rechtspopulistische Politiker Ronald Schill, Gründer und Namensgeber der Schill-Partei im Wahlkampf 2002 vor dem Deutschen Bundestag. In den letzten Jahren wurden jedes Jahr über 10 Milliarden Mark für Flüchtlinge in Deutschland ausgegeben. Das Geld fehlt jetzt woanders, meine Damen und Herren. Sehen Sie es endlich ein. Nur ein Rabenvater lässt seine Kinder darben, während er sich um unbekannte Gäste kümmert. Dass Wahlkämpfe hierzulande nicht immer mit sauberen Mitteln ausgetragen werden, wissen wir spätestens seit der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel und sein Medienberater Rainer Pfeiffer 1987 jede Menge schmutzige Tricks in den Rang von Wahlkampfstrategien erhoben. Als die Sache aufflog, wollte der Landesvater seinen Mann fürs Grobe nicht einmal richtig kennen und beteuerte, dass ich sehr darunter leide, dass ich mich bedrückt fühle durch die Tatsache, dass ein solcher Mensch in die Pressestelle eindringen konnte, ich hätte fast gesagt mit Wahlraff-Methoden, und unter Zuhilfenahme der ein oder anderen apparativen Möglichkeiten der Pressestelle zumindest moralisch verwerfliche Aktivitäten an den Tag zu legen. Aber wie viel Wahrheit verträgt ein Wahlkampf? Nicht zuletzt haben Wahlkämpfe etwas mit Inhalten zu tun oder sollten es. Problemlösungskompetenz lautet zum Beispiel ein Stichwort. Und daraus ergibt sich, wie viele Versprechen sind nötig? Sowie umgekehrt, wie viel Wahrheit ist dem Wähler zuzumuten? Die Zeiten sind sicherlich vorbei, zumindest für die beiden großen Parteien, die eben Regierungsfähigkeit auch demonstrieren müssen, dass sie eben mit wohlfeilen Versprechen an den Wähler herantreten. Wer als Politiker hierzulande die Dinge unmissverständlich klar ausspricht, der gefährdet seinen Wahlerfolg. Das sagen zumindest die Demoskopen und Werbestrategen. Deshalb ist das ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber umso detaillierter man wird, umso mehr Angriffen setzt man sich natürlich aus. Statt Grausamkeiten anzukündigen, werden lieber Wahlkämpfe der Unschärfe kreiert. Gern wird ein Programm für die ersten 100 Tage verkündet, aber stets folgt dann der Nachsatz, dass natürlich alles unter einem Finanzierungsvorbehalt steht. Und so bleiben die Slogans der Parteien im Ungefähren. Beispiel CDU. Wir werden es grundlegend anders machen, damit es grundlegend besser wird für Deutschland. Fast zu verwechseln mit der SPD-Parole von 2002. Wir werden nicht alles anders, aber vieles besser machen. Geschlossenheit nach außen ist ein weiterer Baustein zu einer erfolgreichen Wahlkampagne. Keine Querelen, keine Querschüsse aus dem eigenen Lager. Dieses Gebot ist bindend, jedenfalls bis zur Schließung der Wahllokale. Bisweilen verlaufen die politischen Zeitläufe aber so abrupt, dass zurückliegende Geschlossenheitsdemonstrationen zu unfreiwilliger Komik geraten. So wie hier. Gerade einmal 11 Jahre ist das her. Deutschland soll wieder ordentlich regiert werden. Oskar Lafontaine, ein Finanzminister, der mit dem Bonner Finanzchaos aufräumt. Gerhard Schröder, ein Wirtschaftsminister, der für ihre Arbeitsplätze kämpft. Und Rudolf Scharping, ein Bundeskanzler, der die Menschen zusammenführt und Deutschland nach vorne bringt. Ein starkes Team. Am 16. Oktober, Kanzlerwechsel. Das war Hintergrund Politik. Heute zuspitzen und vereinfachen, wie Wahlkämpfe geplant und gesteuert werden. Eine Sendung von Rainer Link, Redaktion Robert Bark. Morgen im Hintergrund Politik, der Tanz um Geld und Einfluss, Tsunami, Entwicklungshilfe, Politik und Interessen. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare zur Vorstellung von Merkels neuer Führungsmannschaft, zu den Zwangsräumungen im Gazastreifen und zur Ermordung von Frère Roger.